Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Es ist nun in aller Munde. Gegen die Betreiberinnen des überwachungskritischen Blogs netzpolitik.org ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Landesverrat. Aufgrund lautstarker Proteste lässt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen erstmal ruhen. Unsere Kommentatorinnen, Anna und Arthur, halten zur Abwechslung nicht das Maul, wenn es um Polizei und Justiz geht, sondern reden über den vorliegenden Fall. Landesverrat also. Nicht schlecht. Als allererstes wollen wir aber natürlich den Kolleginnen von Netzpolitik.org herzlich gratulieren. Da haben sie uns richtig ein Schnüppchen geschlagen. Es scheint, dass wir uns mit unserer eigenen Berichterstattung etwas mehr Mühe geben müssen, wenn wir da mithalten wollen. Aber Spaß beiseite, auch weil wir aus gewissen Gründen fürchten, nicht auf eine derartige Welle der Solidarität hoffen zu können, warum denn nun dieses Ermittlungsverfahren wegen Landesverrats? Na, die Leute von netzpolitik.org sollen vertrauliche Daten des Verfassungsschutzes weitergegeben haben. Konkreter gesagt, sollen sie diese sogar auf ihrem Blog unter den Titeln Geheimer Geldregen, Verfassungsschutz arbeitet an Massenauswertung von Internetinhalten, in Klammern Updates, sowie Geheime Referatsgruppe, wir präsentieren die neue Verfassungsschutzeinheit zum Ausbau der Internetüberwachung, öffentlich gemacht haben. Eines verstehe ich dabei jedoch nicht. Wenn diese Informationen doch vertraulich sein sollten, warum lassen die Schlapphüte sie dann einfach so rumliegen? Ich meine, kaum zu glauben, dass diese BloggerInnen in einer Nacht- und Nebelaktion beim Verfassungsschutz eingebrochen sind, oder? Das lässt sich sogar noch ganz anders betrachten. Lass uns mal kurz über den Begriff des Verrats sprechen. Was ist eigentlich ein Verrat? Wikipedia definiert den Begriff folgendermaßen. Zitat: Verrat ist ein besonders schwerer Vertrauensbruch, der die angenommene Loyalität verletzt. Zitat Ende. Okay, beim Verrat geht es also um ein Vertrauensverhältnis, das die Grundlage für einen Bruch desselben darstellt. Gab es denn überhaupt ein solches Vertrauensverhältnis zum Verfassungsschutz? Hatten die, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, überwachungskritischen BloggerInnen Vertrauen in den Verfassungsschutz? Na? Wohl kaum. Ich meine, gibt es ernsthaft Leute, die Vertrauen in eine solche Behörde haben? Und ganz speziell in diese? Der zweite Punkt, den Wikipedia am Rande anspricht, ist ja die Loyalität. Hier geht der Staat augenscheinlich davon aus, dass seine Untertanen, BürgerInnen, ihm gegenüber loyal eingestellt sind. Was für ein Witz. Aber ich nehme an, dass dies die Stelle ist, in der Staatsapologetinnen aller Couleur auf den angenommenen Gesellschaftsvertrag und den mythischen Gründungsakt der BRD mit dem sagenhaften Grundgesetz verweisen. Und keine Sorge, wir wollen an dieser Stelle keineswegs die annektierten Menschen aus der ehemaligen DDR hinten runterfallen lassen. Aber es ist nun mal so, dass deren Geschichte und verfassungsrechtlicher Einfluss im Jahr 1990 quasi im selben Moment begann und auch schon wieder zu Ende war. Zurück zum Thema. Uns steht einfach nicht die Möglichkeit zu, außerhalb der BRD-Schublade nach Wegen zu suchen, unser Leben schöner zu gestalten. Und das, obwohl die allermeisten von uns, ob nun mit Staatsbürgerschaft oder ohne diesen Wisch, nie einen Schwur auf diesen Staat, auf diese Gesellschaftsform abgelegt haben. Wer verrät hier also wen? Und nur als kleine Nebengeschichte, kurz nach Bekanntwerden der Sache ging es ja bei Twitter rund. Ausgerechnet jemand von der Linken twitterte eifrig mit. Verrat an der Demokratie, so titulierte die Abgeordnete die Vorgehensweise des Generalstaatsanwalts. Na na na, auch hier gilt doch zuallererst, gab es denn von Seiten der Geheimdienste überhaupt ein Vertrauensverhältnis zur bundesdeutschen Version einer parlamentarischen Demokratie? Na, wo sind die Selektorenlisten der NSA? Eben, wohl kaum. Es steht ja in deren Jobbeschreibung drin. Dann kann von Verrat doch auch keine Rede sein. Der Verfassungsschutz. Schrecklich deutsches Wort. Ein typisches Kompositum. Verfassungs- und Schutz. Also der Schutz der Verfassung. Aber wessen Verfassung denn nun? Der Verfassungsschutz schützt die Verfassung der BRD. Ja, wie geht es uns denn heute? Dafür, dass die bundesdeutsche Gesellschaft sich konstant in einem quasi komatösen Zustand befindet, ist die für deren gesundheitlichen Schutz zuständige Behörde ziemlich umtriebig. Oder vielleicht gerade deswegen? In jedem Fall ist der Verfassungsschutz auf einem Gebiet alles andere als untätig. Wenn es um den Einsatz im Bereich alter und neuer Nazi-Strukturen geht, da lässt sich der Verfassungsschutz von niemandem an der Nase rumführen. Übrigens sind die Ermittlungen in oben genannten Fällen zur Überwachungspraxis des Geheimdienstes beileibe nicht alles. Auch im Fall eines von netzpolitik.org öffentlich gemachten geheimen Berichts zu einer V-Mann-Affäre im Umfeld des nationalsozialistischen Untergrunds NSU hat der Generalstaatsanwalt Anzeige gegen die MacherInnen des Blogs erstattet. Es ist also noch offen, ob es hier ebenfalls zu Ermittlungen wegen der Veröffentlichung vertraulicher Unterlagen kommt. Interessant ist in jedem Fall, dass schon wieder dieses Wörtchen Vertrauen hier mitspielt. V-Leute sind ja bekanntermaßen nichts anderes als Vertrauensleute. Nur, wer vertraut hier wem und vertraut wem etwas an? Und überhaupt, wir wissen natürlich um die Verdienste des Verfassungsschutzes beim Aufbau und der finanziellen Ausstattung ganzer Neonazi-Netzwerke. Aber die Leute vom Amt sind natürlich auch nicht auf den Kopf gefallen. Wer kann schon Tätigkeitsberichte lesen, wenn diese wohlweislich vorher geschreddert werden? Und genau deswegen braucht es Medien wie netzpolitik.org, die die Berichte veröffentlichen, bevor sie den Weg zum Reißwolf finden. Aber mal ehrlich, wieso die ganze Mühe? Kein Geheimdienst? Keine geschredderten Akten? Keine Erfordernis, nicht vorhandene Akten zu veröffentlichen? Wäre das nicht ein einfacher Weg, das Problem des Landesverrats zu lösen?